Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 282, an Schiller. Aus meinen betrübten Umständen muß ich Ihnen noch einen guten Abend wünschen. Ich bin wirklich mit Hausarrest belegt, sitze am warmen Ofen und friere von innen heraus. Der Kopf ist mir eingenommen und meine arme Intelligenz wäre nicht imstande, durch einen freien Denkaktus den einfachsten Wurm zu produzieren. Vielmehr muß sie dem Salmiak und dem Liquiriziensaft als Dingen, die an sich den hässlichsten Geschmack haben, wider ihren Willen die Existenz zugestehen. Wir wollen hoffen, dass wir aus der Erniedrigung dieser realen Bedrängnisse zur Herrlichkeit poetischer Darstellungen nächstens gelangen werden und glauben dies umso sicherer, als uns die Wunder der stetigen Naturwirkungen bekannt sind. Leben Sie recht wohl, Hofrat Loder, vertröstet mich auf einige Tage Geduld. Jener, den 27. Februar 1797. Geh.